was täte noch auf dieser Welt, ist eigentlich egal. Ich mach's doch sowieso, wie's mir gefällt. Wer hätte gedacht, dass ich so weit komm, wenn es so weitergeht. Ich will frei sein, frei bleiben, frei leben. Plötzlich seh ich sie am Horizont. Der Wind streicht über das Gras und zeichnet Wege, die ich gehen soll. Aber ich bleibe stehen und schau zurück. Ich ging die Wege stets einsam, nahm hier und da ein bisschen Glück. Ich dreh mich um und plötzlich steht sie nah vor mir. Ich spür das schon von weitem, irgendwas passiert. Windstille, das Gras duftet frisch nach einem jungen Sommer. Die Sonne scheint, in der Ferne grollt ein tiefer Donner. Doch wir sind weit weg, weit von alledem. Denn das Herz in der Brust schlägt ein bisschen lauter als die Alltagsmelodie. Und ich nehm sie in den Arm und sage, Liebe. Traum, nehm sie mit und wächst sie auf und zeig ihr, was Leben ist. So dass es nie vergisst, egal was kommt, so dass einfach diese Zeit ein Lächeln zeichnet in ihr schönes Gesicht. Und glaub mir, von mir aus kommt morgen das Ende der Welt, solange sie voller Sorgen mutig meine Hand hält. Und als sie sagte, zum Glück hast du nicht aufgegeben, war es für mich klar, dass es mehr als Liebe, das ist Leben, ja. Und wenn sie auf der Bühne steht, dann fühl ich mit dir. Wer hätte gedacht, dass uns genau sowas passiert? Wär sie nicht da, würde mir was fehlen. Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen süchtig nach diesem Leben, denn wenn du sie gefunden hast, ja, du wirst es merken, was die Liebe macht. Sie wird ein Teil von dir, denn sie zeigt dir die Tiefe deiner selbst. Glaube mir, sie wird ein Ozean auf deiner Welt. Und ich frage mich, was zählt hier noch auf dieser Welt? Ist eigentlich egal, ich mach's doch sowieso, wie's mir gefällt. Wer hätte gedacht, dass ich so weit komm, wenn es so weitergeht? Wer hätte gedacht, dass ich in meiner Welt einen Platz vergebe? Dein, mein, unser Leben, schöner Spruch, ich mach ihn wahr und zeige jener Frau, das ist dein, mein, unser Tag. Es ist das Glück auf meinen Wegen und es hat mich zu ihr geführt, ja, für ein Leben. So groß, so tief, so weit, ja, ja. Du wirst es merken, was die Liebe macht. Sie wird ein Teil von dir. An Tagen wie diesen, ja, yeah, ein bisschen Liebe.